Sechstes Kapitel: Mord, Inzest und gebratene Hunde. Wie weit reicht die Moral? Moralische Sprachlosigkeit. Die Zugfälle zeigen, Angst ist nicht nur ein automatischer Warnmechanismus des Körpers, sondern auch eine wichtige moralische Emotion. Um den anderen moralischen Gefühlen auf die Spur zu kommen, benötigt man manchmal Gedankenexperimente, die noch radikaler sind als die Zugfälle. Eins geht so: Julie und Mark sind erwachsene Geschwister. Im Urlaub kommen sie auf die Idee, dass es toll wäre, miteinander zu schlafen. Julie nimmt die Pille. Um sicherzugehen, verwendet Mark zusätzlich ein Kondom. Beide erleben eine schöne Nacht. Niemand anderes bekommt etwas mit. Julie und Mark schlafen danach nie wieder miteinander und die Nacht bleibt ihr Geheimnis. Sie leiden später nicht unter dem, was sie getan haben. Im Gegenteil, es bringt sie noch näher zusammen. Diese Geschichte hat der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt seinen Versuchspersonen erzählt und ihnen dann die Frage gestellt: War es falsch, was Mark und Julie getan haben? Etwa 80% der Befragten antworteten mit Ja. Noch eine kleine Geschichte. Jennifer arbeitet in der Pathologie eines Krankenhauses und ist dort für die Leichenverbrennung zuständig. Eines Tages kommt ihr der Gedanke, es sei Verschwendung, das Fleisch einer frischen Leiche zu vernichten. Sie schneidet sich ein Stück aus der Hüfte, brät es sich zu Hause mit Rosmarin an und isst es auf. Niemand bekommt etwas mit. In seinem Testament hatte der Tote verfügt, dass sein Leichnam dem Krankenhaus zur freien Verfügung steht. Wieder stellt sich die Frage: War es falsch, was Jennifer getan hat? In diesem Fall finden 87% aller Versuchspersonen ihr Verhalten moralisch falsch.